Deutschlandradio Kultur Hörspiel. Heute senden wir den zweiten Teil unserer Hörspielproduktion nach dem Roman Das Geld von Emile Zola. Die Handlung spielt Mitte des 19. Jahrhunderts in Paris. Zentrum ist die Pariser Börse und verschiedene Figuren, die dort spekulieren, gewinnen und verlieren. Der Spekulant und Bankengründer Saccard, der Ingenieur Georges Amelin und seine Schwester Caroline bilden das Zentrum des Geschehens. Damit Sie sich leicht in die figurenreiche Handlung hineinfinden können, gebe ich jetzt eine Zusammenfassung des bisherigen Geschehens. Paris 1864. Nach seinem Bankrott sehnt sich der Börsianer Saccard nach der Rückkehr an die Pariser Börse. Sein Nachbar, der Ingenieur Georges Amelin, träumt davon, mit Hilfe der Silbererzvorkommen im Karmel und eines ausgebauten Transportwesens im Orient prosperierenden Einfluss zu gewinnen. Zur Erreichung dieses Ziels schlägt Saccard Amelin und dessen Schwester Caroline die Gründung eines Kreditinstituts vor. Mit der Unterstützung seines Bruders, des einflussreichen Ministers Rougon, kann Saccard bei seinem Vorhaben nicht rechnen. Doch dank seiner glühenden Überzeugungskraft, der Zusicherung einer 10%igen Prämie wie auch der vermeintlichen Neutralität Rougeons vermag er den bedeutenden Spekulanten d'Aigremont ins Boot zu holen. Dessen Teilnahme lockt den Seidenhändler Sédi und den namhaften Marquis de Bois für die Mitgliedschaft eines Konsortiums an. Nur den jüdischen Großbankier Gundermann gewinnt Saccard nicht für seine Zwecke. Saccard sieht vor, dass die Mitglieder unter Zuhilfenahme des Strohmanns Sabatini selbst 4/5 der Aktien halten. So ist die erste Emission gesichert und der Kurs der Wertpapiere im späteren Verlauf manipulierbar. Für wohlwollende Presse soll der Kauf einer Zeitung sorgen, die ganz im Sinne der neuen Bank schreiben wird. Und einen genialen Namen gibt es für sie auch schon. Banque Universelle. Das Spiel kann beginnen. Das Geld. Hörspiel in drei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Emile Zola. Aus dem Französischen von Wolfgang Günther. Bearbeitung Christiane Ohaus. Zweiter Teil. Am 5. Oktober begab sich Saccard in Begleitung von Amelin und d'Aigremont zum Notar. Hier wurde der Vertrag aufgesetzt, der die Aktiengesellschaft unter dem Namen Banque Universelle begründete. Eine Woche später fand die konstituierende Generalversammlung statt. Die Konsortiumsmitglieder hatten die von ihnen gezeichneten Aktien, die sie nicht behalten wollten, schon weiterverkauft. Und es kamen 122 Aktionäre, die nahezu 40.000 Aktien vertraten. Amelin führte den Vorsitz, alles verlief schön ruhig in gutem Einvernehmen. Saccard wurde einstimmig als Direktor bestätigt. Als die Masse der Kleinaktionäre wie eine trappelnde Herde sich verlief, blieben die Großen bis zuletzt, um über ihre Prämie von 10% zu sprechen. Schon am nächsten Tag trat der Verwaltungsrat im Palais d'Orviedo zusammen, in Saccards ehemaligem Salon, der in einen Sitzungssaal umgewandelt worden war. Amelin wurde gegen sein heftiges Sträuben... Schon morgen werde ich in den Orient abreisen und dort für lange Zeit bleiben. Und außerdem, ich bin in Fragen der Rechnungsführung des Bank- und Börsenwesens völlig unbewandert. Zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt. Vizepräsident wurde ein unbekannter Landwirt und ehemaliger Staatsrat, der Vicomte de Robin Chagot, der eine vortreffliche Unterschriftenmaschine abgab. Zwei Sitzungen monatlich wurden beschlossen. Wieso hast du wieder nachgegeben, Georges? Was befürchten Sie denn? Sagen Sie es doch, Caroline. Ich befürchte alles. Diese 500 Aktien, die Sie für ihn gezeichnet haben, ohne dass er sie bezahlt. Ist das nicht unkorrekt? Und macht es sich nicht strafbar, wenn das Unternehmen schief geht? Du liebe Güte, eine erste Einzahlung von 62.500 Francs. Wenn er das nicht in 6 Monaten bei der ersten Gewinnausschüttung zurückerstatten kann, dann ist es besser, wir springen gleich in die Seine. Seien Sie unbesorgt. Die Spekulation verschlingt nur die Ungeschickten. Warum haben Sie bloß immer solche Angst vor der Spekulation? Die Spekulation gibt dem Leben doch erst seinen Reiz.